Milchanone. Haltet die Fresse! Oh, Haftbefehl. Agro TV, Astro TV. Halt die Fresse! Aber wieso? Ich muss doch rappen. Nein, nein, das gehört hier noch dazu. Ach so, okay. Naja, mein Album wird nie erscheinen. Freut euch schon mal drauf. Jetzt werden Mütter gegrüßt. Yeah. Opel, Astra und so, die Felgen aus Brot. Ich schau euch alle tot. Ofen frisch wie Toast, ich sag euch einen Prost. Leckerbrotzone, Pokémon-Verbot. Betania City ist die Stadt, wo ich wohne. Schnee, Schnarr, Schnappi, Import, Marokko. Eistee, Cocktail in der Disco. Jeden Tag Blockschrift, Eskalation. Mach mit Chips paar Millionen, kauf ne Bombe für mein Sohn. Aufstand auf dem Klo, Haarspray, Explosion. Ich geh kacken wie gewohnt, esse Gitter von Danone. Kanacken feiern nur auf Schokolade-Konnexion. Dresscode Lacoste, Puffy, Aqua Gio. Feier in Nobelclubs und die Nachbarn sie flohen. Ich hol mir den Jackpot wie Harte aus Bonn. Die Bilder mit Eiran die Million. Die Karre sie glänzt, dein Vater er glänzt. Frisch aus dem Aldi die Tüte sie glänzt. Dein Hund heißt Rex, guck wie er glänzt. Die Fanta ist echt, guck wie sie glänzt. Die Karre sie glänzt, dein Vater er glänzt. Frisch aus dem Aldi die Tüte sie glänzt. Dein Hund heißt Rex, guck wie er glänzt. Die Fanta ist echt, guck wie sie glänzt. Die Limousinen sind deutsch, die Uhren aus der Schweiz. Das Steak argentinisch, der Kuchen aus Tschechei. Der Ehren aus Türkei und das Blut aus deinem Fleisch. Turban um den Hals, ich bin Kurde, du weißt. Die Karre, sie glänzt, dein Vater, er glänzt. Frisch aus dem Aldi, die Tüte, sie glänzt. Dein Hund heißt Rex, guck wie er glänzt. Die Fanta ist echt, guck wie sie glänzt. Die Karre, sie glänzt, dein Vater, er glänzt. Frisch aus dem Aldi, die Tüte, sie glänzt. Dein Hund heißt Rex, guck wie er glänzt. Die Fanta ist echt, guck wie sie glänzt. Yeah, Haftbefehl, du weißt Bescheid, Alter, kauf dir mein Album, es wird niemals erscheinen. Ballast ihn, Alter, ballast ihn, Alter. Ich bin ja Lauch, Alter, halt deine Fresse. Nee, nee, sei leise, ganz ruhig hier, ganz ruhig. Einfach deine Schnauze, einfach die Schnauze halten. Nee, nee, nee, nee, also, nee, wir sind halt, halt bitte deinen Mund, okay? Drück gefällt mir, drück gefällt mir, doch Horn so. Jungs, das war's, die Show ist vorbei, okay? Geh mir nach Hause. Okay, okay. Komm, wir gehen, tschüss. Ciao. Grüße gehen an Annebert. Mein Sprit, der Bruder. Mein Sprit. Wir gehen erstmal tanken, 2 Euro. Okay, korrekt. Du stresst, wir schmieren dir dein Brot. Einfach schnapp einer. Ich hab den Penner reingehauen.